Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht mal wieder einen Gast hier, einen Stargast. Und ich begrüße ganz herzlich Georg Uecker aus der Lindenstraße, alias Carsten Flöter. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wir werden uns jetzt eine Stunde miteinander beschäftigen. Das heißt nicht nur wir, sondern wir drei quasi. Die Kamera, das Mikrofon, die Zuschauer, die Zuhörer, du und ich. Ich erkläre euch erstmal, falls ihr das Prinzip dieser Sendung, also wenn prominente Leute hier bei uns zu Gast sind, wenn ihr das noch nicht kennt. Es geht folgendermaßen. Ihr könnt hier jetzt anrufen und den Georg all das fragen, was ihr ihn schon immer mal fragen wolltet. Mhm. Und er wird, ich hoffe, auch alles beantworten. Ich werde versuchen, alles zu beantworten. Ich bin da nicht so scheu. Ja. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und wir beginnen eine solche Sendung, eine solche Talksendung, immer mit einer alten Tradition, nämlich, dass es zuerst 7 Domian-Fragen gibt, die du bitte beantworten möchtest. Okay. Relativ kompakt, aber so wie du es magst. Mhm. Also die erste Frage. Was war bisher dein schrägstes Sexerlebnis? Ich hatte mal... Fängt schon gut an, ne? Es fängt gut an. Ich wollte gerade sagen, rhetorisch ja sehr geschickt, baut schön auf. Ich frage mich gerade, was die anderen 6 Fragen sein könnten. Ich denke, das war... Ich hatte mal Sex mit einem Fopo in Ost-Berlin. Ich dachte jetzt mit einem Hund oder so. Nein, aber ein Fopo, ein Volkspolizist, damals noch zu Zeiten der Mauer. Ja. Ich war in Ost-Berlin, der war eigentlich im Dienst, aber wir haben uns dann zurückgezogen. Er ist im Dienst, also mal für eine halbe Stunde geschwänzt und wir haben es uns nett gemacht. Im Freien? Nee, in da, wo er gewohnt hat, im weitesten Sinne. Mit einem Fopo. Ja. Er hatte auch ein sehr schlechtes Gewissen und ich fand es brillant, weil es war so verboten und geheim. Ja. Die zweite Frage ist dann schon etwas ernster. Wann würdest du selbst dein Leben beenden? Gar nicht. Ich glaube, ich würde warten, bis man mich irgendwie abholt. Mhm. Ich lebe furchtbar gern. Mhm. Ich habe viel Spaß. Ich bin nicht der Typ, glaube ich, sage ich jetzt mal so, um Gottes Willen, aber der sich umbringen würde. Mhm. Muss sich dein Partner vor dem Sex mit dir duschen? Nee, meistens nicht. Also ich mache vielleicht eine schnelle Geruchsprobe, aber im Idealfall nicht. Also nicht so pingelig in Sachen Hygiene. Nee, also Gott, wenn es dreckig ist, dann habe ich keine Lust mehr. Dann braucht er aber auch nicht mehr duschen. Also. Ja. Was war bisher das schlimmste und schwierigste Erlebnis deines Lebens? Das war sicherlich... das ist im weitesten... Ich kann es nicht auf einmal reduzieren, aber es ist oft... ich denke Tod allgemein. Also ich habe Freunde verloren. Mhm. Ein Freund ist in einem Verkehrsunfall gestorben. Ich habe Freunde an AIDS verloren. Familienangehörige. Ich würde die nicht gegeneinander aufrechnen. Mhm. Sondern es war immer ein Verlust, also wenn jemand geht. Mhm. Ich habe immer sehr, sehr lange daran gearbeitet. Mhm. Ich bin ja auch jemand, der Spaß hat am Leben und rhetorisch irgendwie auch eine Drecksau ist. Und damit schütze ich mich natürlich auch. Mhm. Das sind so Momente, wo alle Fassaden zusammengebrochen sind. Und wo ich teilweise wirklich monatelang gebraucht habe, um wieder einigermaßen normal zu funktionieren. Mhm. Hast du einen großen beruflichen bzw. privaten Traum? Beruflich habe ich die Träume, die ändern sich laufend, immer das, was so gerade kommt. Wenn ich so ganz infantil das sagen dürfte, würde ich sehr gerne mal unter der Regie von Pedro Almodovar drehen. Mhm. Das wünsche ich mir jetzt einfach mal, egal was es ist, für den würde ich auch irgendwie mal schnell durchs Bild laufen und das Kaffee servieren. Das ist beruflich, ne? Das ist privat. Privat wäre es, mich neu zu verlieben. Ich bin momentan nicht verliebt. Du bist solo. Ja. Aber man kann ja auch solo sein und unglücklich verliebt. Also ich würde mich einfach gern wieder verlieben. Ja. Wie viel mal in der Woche onanierst du? Nicht so oft, ehrlich gesagt. Es sind also phasenweise. Ich würde mal sagen, im Durchschnitt höchstens 2-mal. Normalerweise. Doch, ist so wenig. Ja, aber dann neulich 2-mal an einem Tag. Also dann doch. Ja, es ist merkwürdig. Ich bin da nicht so, es hat nicht so eine Kontinuität. Ja. Es war früher mehr. Mhm. Ich bin jetzt nicht in dem Alter, wo es Kacken schon schöner ist, aber trotzdem ist es nicht so häufig, wie man vielleicht denken würde. Wie alt bist du eigentlich? 36. 36. Ja, mir würde also auch 2 bis 4-mal pro Woche Sex reichen, wenn ich verliebt wäre. Mhm. Lieber gut und selten als laufend irgendwie so den Standard. Ja. Und die letzte Frage, die 7. Frage, was würdest du Gott fragen? Ich glaube nicht an Gott, deswegen würde ich ihn gar nichts fragen. Ich bin Agnostiker. Auch wenn er plötzlich da wäre. Wenn er vor mir steht, würde ich sagen... Das beinhaltet diese Frage. Wo warst du die ganze Zeit? Warum habe ich nicht an dich geglaubt? Ja, schöne Antwort. So, ihr Lieben, jetzt seid ihr dran. Die erste Anruferin ist Bianca und Bianca ist 23 Jahre alt. Bianca, hallo. Ja, hallo. Ich habe den, hallo, erstmal ihr beiden. Ja, hallo Bianca. Ich habe Georg Uecker mal zufällig gesehen auf der CSD-Parade in Hamburg. Dieses Jahr. Dieses Jahr, genau. Und es ist absolut irre. Ich habe das noch nie mitgemacht, noch nie gesehen und ich fand es einfach klasse. Ich wusste auch nicht, dass das da ist und war hellauf begeistert, weil ich halt zufällig in Hamburg war und habe da echt eine nette Party rausgemacht. Aber ja, meine Frage ist halt, du stehst ja sehr in der Öffentlichkeit, ne? Mhm. Einmal durch die Lindenstraße, gut, als schwuler Doktor, aber hinten, ne, durch die Fernsehrollen. Und die andere Seite finde ich, so meine Empfinden so als Vorzeigeschwuler. Weißt du, du wirkst so ein bisschen wie der, sag mal, liebe nette Nachbar oder doch der Traumschwiegersohn, auch wenn es nicht so geht. Aber was bist du denn mehr? Bist du einfach nur ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht und halt schwul ist? Bist du ein Vorzeigeschwuler? Ja, und was steht mehr in der Öffentlichkeit? Der homosexuelle Mensch, Georg Uecker? Guck mal, hast du mich schon so durcheinander, Carsten, auf der Lindenstraße? Oder bist du der Lindenstraßenstar? Weil ich habe so das Gefühl, dass... Bianca, bevor er es beantwortet, was ist er denn für dich? Also ich kann, also deswegen frage ich das, ich kann es nicht so ganz definieren. Gut, dann soll er es machen. Weil ich finde es einmal ganz toll, wie er damit umgeht und dass es so nach außen trägt. Und ich denke, das ist ganz wichtig und das ist das, was die Gesellschaft halt braucht. Ne? Leute sagen, ey, das ist was Normales, redet drüber. Ne? Ja, es ist so, du hast ein paar Sachen, denke ich, auch jetzt vermischt. Das eine ist ja eine Rolle und das andere bin ich privat. Also das eine ist eine Rolle. Die habe ich nicht geschrieben. Ich mische mich zwar ein, so gut ich kann, aber das bin nicht ich. Also das spiele ich. Ich spiele eine schwule Figur und ich bin schwul, aber das ist wirklich keine große Überschneidung. Also die meisten heterosexuellen Schauspieler spielen heterosexuelle Rollen und sagen trotzdem nicht, dass sie sich selber spielen. Also die Figur damals, ist weit weg von mir. Ist das eigentlich damals abgeklärt worden? Hat man dich gefragt? Nein. Bist du auch wirklich schwul? Nein, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt die wussten das auch nicht von dir? Überhaupt nicht. Also vielleicht haben sie was geahnt, aber ich habe nochmal das Casting gemacht und dann habe ich die Rolle bekommen. Also das ist die Rolle, die hat mit mir nicht so viel zu tun. Im weitesten, also es gibt Parallelen, aber sie ist sehr viel anders als ich und sie ist introvertiert, sie ist bürgerlicher, all diese Dinge, die ich nicht so bin. Ich bin eigentlich eher eine extrovertierte Potsau, wenn man so will. Also mit Anführungsstrichen, bevor jetzt jemand anruft und sagt, was meinst du damit? Also ich lebe gern und... Ich glaube, die Bianca wollte darauf hinaus, ob du dich so mehr als wirklich dieser Lindenstraßenstar fühlst in der Öffentlichkeit oder wirklich als vielleicht auch so Vorreiter. Nee, ich wollte auf den Begriff mit Vorzeigeschwuler. Also das hat natürlich damit zu tun. Mhm. Durch diese Rolle wird man natürlich so wahrgenommen. Erstmal war das ja ein Zeitpunkt, wo es nicht viele andere Rollen, es gab keine andere solche Rolle in Deutschland und es gab auch sehr wenig Leute, die privat gesagt haben, ich bin schwul. Mhm. Ich habe das einfach mal so gesagt, weil ich keinen Bock habe auf so einen Eiertanz. Und zack, war ich natürlich der Vorzeigeschwule, obwohl ich einfach nur gesagt habe, ich erzähle mal aus meinem Leben, nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Ich betrachte mich nicht als da. Ich weiß es nicht. Also es ist ja nicht nur so, dass du in der Lindenstraße halt auch einen schwulen Mann spielst, sondern es ist ja auch so, dass du dich dadurch auch sehr viel in die Öffentlichkeit stellst. Ja. Sei es bei der CSD-Sachen, und hot sieht man schon wieder Georg Uecker. Aber es gibt nicht so viele andere, die es machen. Also ja, ich finde es auch toll, wenn es andere Leute machen, wenn sie es vor allen Dingen auch gut machen. Aber zum Beispiel mit Thomas Gottschalk würdest du immer irgendwas Heterosexuelles verbinden. Der sagt zu seinen Kandidatinnen, du siehst aber gut aus, meine Frau zu Hause. Es fällt dir nur nicht auf, weil er gehört zur Mehrheit und ich gehöre zur Minderheit. Und er ist nicht der Vorzeige heterosexuell. Eben, er macht alles. Ja. Jürgen von der Lippe, Thomas Gottschalk, Michael Schanze sind stockheterosexuell und zwar in jedem Satz, den sie äußern. Und keiner sagt, sie sind aber penetrant heterosexuell. Und bei mir fällt es halt nur auf, weil es der Blick ist von der Mehrheit auf die Minderheit. Bianca, ist es grob beantwortet? Ja, eine kurze Frage noch. Ja, bitte. Bei mir ist halt auch aufgefallen, also kotzt sich das nicht an, dass man dich ständig auf deine Sexualität anspricht. Also ich meine, ich bin eine Hete, mich spricht da keiner drauf an, aber auch eben halt Andeutungen gemacht werden und immer wieder an die Sexualität. Ich meine, ist ja nichts Schlimmes im Prinzip vor die Nase. Ja, es kommt der Punkt, wo man manchmal etwas erschöpft ist, das ist richtig. Also manchmal ist man einfach ein bisschen müde, aber das ist ein Ding, was jeder schwule Mann hat. Weil in dem Moment, wo ich das offen lebe und bin irgendwo eingeladen, muss ich ja sagen, kann ich meinen Freund mitbringen oder man muss sich ja permanent erklären. Dafür muss man gar nicht in der Öffentlichkeit stehen, sondern das hat jeder schwule Mann, der offen ist, der wird permanent darauf irgendwie zurückgeworfen, dass er sich definieren muss. Bianca, danke für deinen Anruf. Ja, vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend noch. Wie ist das damals eigentlich zu der Verbindung zur Lindenstraße gekommen? Du hast gerade gesagt, du hast ein Casting gemacht. Mhm. Bist du auf die Leute darauf zugegangen? Oder? Nee. Die sind auf mich, also das war ganz gut. Ich wusste von der Produktion gar nichts. Mhm. Also das war zu einem Zeitpunkt, da gab es die Serie noch gar nicht. Geißendörfer, dessen Film hatte ich im Kino gesehen. Das ist der Produzent? Der Produzent und Erfinder. Mhm. Und der hat Filme gemacht und war für den Oscar nominiert und für den Golden Globe. Und ich fand das natürlich ganz glamourös. Mhm. Und der, ich habe zu dem Zeitpunkt Theater gespielt. Mhm. Und der Mann, der das Casting macht, also die Besetzung, hat mich gesehen im Theater und hat mich dann zu einem Vorsprechen eingeladen. Und so einfach ging es dann? Und man hat dich genommen? Ja, es ging über Wochen. Also ja. Ich war erst bei einem Gespräch bei ihm, dann hat er nochmal neue Fotos gemacht, dann hat er ein Gesprächsvideo gemacht. Mhm. Also man hat schon so vorsortiert. Und dann gab es aber richtig das große Casting, das Vorsprechen vor dem großen Hans Geißendörfer. Aufgeregt? Ja, da war ich aufgeregt. Ja. Da war ich aufgeregt, weil bis dann habe ich gedacht, na, so weit komme ich gar nicht, ich schmeiße mich unterwegs irgendwann mal raus. Und ja, da waren nur noch drei übrig. Und dann habe ich gedacht, na bravo, und jetzt fliege ich raus bei den letzten dreien. Und wie hat man es dir dann gesagt? Sie sind es oder du bist es? Er hat zu mir sofort gesagt, ich möchte mit dir arbeiten, du bist genau der, den ich mir vorstelle. Und dann hieß es aber, jetzt wollen noch 4 bis 5 andere Redakteure mitreden. Da habe ich gesagt, ganz toll, jetzt fliege ich raus. Jetzt bin ich der, den der Produzent haben will. Jetzt ist alles klar. Und dann kommt irgendein Redakteur und sagt, den habe ich mir anders vorgestellt. Mhm. Und den war aber nicht so. Ging das relativ rasch. Das Ganze dauerte insgesamt schon 3 Wochen. Das ist schon verrückt, ne? Was einen so eine, so eine Begebenheit, so ein Casting, welche Folge das für das Leben hat. Absolut. Hat, ne? Ich habe also vorhin auch... Das ja ganz anders verlaufen. Völlig. Ne? Ja. Aber das ist ja oft so. Also das finde ich auch sehr spannend. Du stehst an der Kreuzung, der ist links gegangen, der ist dem Mann deines Lebens begegnet, bist rechts gegangen, bist in eine Hundescheiße getreten. Also das ist ja immer so. Mhm. Und ich hatte vorher nie eine schwule Rolle gespielt. Mhm. Also nicht im Theater, nicht im Fernsehen, die Sachen, die ich vorher gemacht hatte. Nie, ich habe nie eine schwule Rolle gespielt. Das war meine erste, aber es war natürlich auch die, mit der man mich kennt. Wie bist du dann am Anfang mit der doch sehr großen Popularität, die mit dieser Rolle verbunden war, umgegangen? Hast du das gut wegstecken können? Oder hast du dich doch sehr geschmeichelt gefühlt? Nein, am Anfang, ja, am Anfang war das natürlich völlig absurd. Ich konnte mir das alles gar nicht vorstellen. Ich bin dann wirklich hier in den Fernsehzeitungen erschienen und geguckt habe, ob mein Foto dann auch da irgendwie drin ist. Mein Gott, ich war 22, das ist ja ganz toll. Ja. Das macht man am Anfang und dann sprechen einen die ersten Leute an. Mhm. Dann findet man das auch noch ganz schön, weil man ist ja auch eitel. Es ist ja auch merkwürdig, wenn man vor 10 Millionen Menschen spielt und keiner spricht einen an. Mhm. Und das hat sich aber relativ schnell beruhigt. Das findet man ein paar Monate irgendwie ganz schön. Mhm. Ich habe es dann aber ganz gut wegstecken können, auch durch meine Freunde, die einfach gesagt haben, es ist schön und gut, aber bleib mal schön auf dem Boden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Freunde hat, die einen immer wieder erden. Ja. Ganz wichtig. Also ich bin schon auch jemand, der unter Leute geht, der gerne auf die Bühne geht, der Leute gerne unterhält, der gerne Feedback kriegt. Das bin ich heute noch. Mhm. Aber ich renne nicht in den Laden, zu gucken, ob mein kleines, pisseliges Foto irgendwie in der Fernsehzeitung drin ist. Beruhigt uns dann doch. Nach all den Jahren. Jetzt geht es weiter mit Felix. Und Felix ist 26 Jahre alt. Hallo Felix. Ja, hallo, grüß dich. Ja. Deine Frage an meinen Gast. Ja, und zwar würde ich gerne wissen, wie das mit der Sendung Anderstrend eigentlich weitergeht. Das hat ja ziemlich gut eingeschlagen, aber man hat jetzt gar nicht mehr gehört, ob da jetzt eine Fortsetzung kommt oder ob es irgendwie eine schwule Sendung in einem ähnlichen Format gibt. Felix, wir erklären mal eben den Leuten, die vielleicht nicht so ganz gut informiert sind. Anderstrend war eine Pilotsendung bei RTL, ein Magazin, ein schwules Magazin, das Georg moderiert hat, mit sehr großem Erfolg, eine tolle Einschaltquote. Mhm. Und zu auch meinem Erstaunen las ich dann vor einigen Wochen, dass Georg Uecker da nicht mehr bei ist. Was ist da los? Das kann ich genau erklären. Es wäre eine sehr lange Geschichte. Ich versuche sie wirklich kurz zu machen. Aber wir haben eine Pilotsendung gemacht. Und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Bei Magazinsendungen macht man erst mal 10 normalerweise. Mhm. Oder man macht es gar nicht. Weil eine Sendung muss sich auch entwickeln. Wir haben diese eine gemacht. Das waren verschärfte Bedingungen. Man hat uns gesagt, wollen wir mal gucken, ob das jemand interessiert. Wir hatten eine Mörderquote. Man hat uns gesagt, wunderbar, jetzt machen wir eine Staffel. Eine regelmäßige Staffel, das wären also 6 Wochen erstmal am Stück gewesen. 6 wurden dann runtergekocht auf 3. Mhm. Zum Schluss wurden 3 runtergekocht auf 1. Und dann hieß es, jetzt machen wir halt nochmal eine. Und dann machen wir ein paar Monate später vielleicht nochmal eine. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, irgendwie ist das nicht das, was ich will. Mhm. Ich kann mich so nicht entwickeln, die Sendung kann sich so nicht entwickeln. Es ist eine schwule Alibi-Veranstaltung. Ihr wollt eure Werbung verkaufen, wir sind zuständig für die Sensationen, wir sind La Cage au Folle, wir sind der schwule Bürgerschreck, Federn im Haar, ulala, was sind wir wieder sensationell. Und ich habe gesagt, das ist kein journalistisches Magazin und die Redaktion, die Produktion und ich sind ausgestiegen und haben gesagt, macht eure Sendung bitte alleine. Felix, hast du Anderstrend gesehen? Ich habe es leider damals nicht direkt gesehen, aber mir haben eben einige Leute erzählt, dass diese Sendung so in die Richtung eben wohl konzipiert war, dass eben nicht nur die Extremschwulen gezeigt werden. Es sollte die Normalität, der Homosexualität gezeigt werden. Der Alltag. Ja, ja, und das ist eben das, was mir selber irgendwie mal wichtig wäre. Also ich bin selber schwul und mich regt halt irgendwie ein bisschen auf, dass eigentlich in den Medien immer nur die Extreme gezeigt werden. Also entweder die Transvestiten-Szene oder die knallharte Lederszene und so weiter. Und das, aber das wäre nur, um da anzuschließen, das wäre genau das wäre passiert, wenn wir das jetzt gemacht hätten zu den Bedingungen. Wir sollten jetzt eine machen, dann sollten wir eine zum Welt-AIDS-Tag machen. Natürlich, schwule Männer und AIDS, immer ein Brüller. Und die nächste Sendung wäre wahrscheinlich zu Karneval gewesen und wieder eine zum CSD. Und ich habe gesagt, das ist nicht meine Sendung. Ich will eine Regelmäßigkeit, ich will einen Alltag, ich will eine Selbstverständlichkeit oder ich mache es nicht. Ihr habt Versprechen nicht eingehalten und Felix, dann verabschiedet. Ist diese ganze Sache da bei RTL den Bach runtergegangen? Ja. Dafür aber gibt es jetzt hier bei uns was im WDR, nämlich übermorgen. Genau. Und diese Sendung heißt Andersrum. Da weiß ich auch gar noch nicht viel drüber. Erzähl mal ein bisschen, was ihr da macht. Vor allen Dingen innerlich. Wir haben, also das war wirklich sehr erstaunlich. Wir hatten ja diese Sendung konzipiert. Wir haben daran gearbeitet, an dieser Staffel. Man hat 6 Wochen vor der Ausstrahlung bei RTL gesagt, nö, Staffel wollen wir nicht. Und jetzt hatten wir Beiträge teilweise. Mhm. Wir hatten alles gemacht. Wir hatten auch schon Geld ausgegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann suchen wir uns einen anderen Sender. Und siehe da, ich bin sehr glücklich, der WDR, dieser Sender, drittes Programm, WDR Fernsehen, hat gesagt, okay, dann machen wir es. Und dann läuft es jetzt übermorgen. Und die Entscheidung war so schnell, dass es nicht mal mehr in den Programmzeitschriften drin steht. Es steht wahrscheinlich morgen in den Tageszeitungen drin. Aber es läuft übermorgen Sonntagabend nach Zimmerfrei, um kurz nach Mitternacht. Und was genau wird das sein? Das ist ein schwules Magazin, in dem wir also auch Beiträge, normale unsere Beiträge machen. Ich mache die Moderationen. Und wir sind auch welche Themen geht es dann in den Beiträgen? Es geht um unter anderem die Diskussion, die es jetzt gibt über Schwule, zum Beispiel beim Bund. Das ist ja ganz stark momentan, wie Scharping sich dagegen äußert, Schwule, also auch als Vorgesetzte beim Bund. Es geht um die Ex... Ist es euch gelungen, Scharping vor die Kamera zu kriegen? Nein, aber ich zitiere... Der Feigling! Nein, der ich zitiere also dann Herrn, ich spiele dann Herrn Scharping, eine meiner schönsten Rollen. Ich habe ja wirklich bisher eigentlich mal ganz große Stücke auf den Scharping gehalten und kann es nicht verstehen, dass er da so betonköpfig ist. Oder sind das die Leute im Ministerium um ihn herum, die ihm keine andere Wahl lassen? Na, ich glaube ganz einfach, er hat die gleichen Vorurteile wie viele anderen auch. Er hat sich bedeckt gehalten im Wahlkampf, weil er hat andere Sachen versprochen. Und jetzt hat er es alles vergessen. Aber Trittin tritt ihm ja auf die Füße und sagt, was ist mit dem Versprechen? Also Schwule bei der Bundeswehr, was noch? Genau. Die Ex-Gay-Bewegung, das ist in Amerika sehr stark, das sind christliche Fundamentalisten, die meinen, sie könnten bei schwulen Männern die Homosexualität wegbeten und auch bei lesbischen Frauen. Das ist alles sehr... Oh, spaßig. Ja, es ist eigentlich traurig, aber sie versuchen es auch spaßig aufzuziehen, weil es ist völlig absurd. Dann haben wir ein Porträt von Ralf König. Und dann machen wir einen Beitrag über neue Wege der Performances im Zusammenhang der Safe-Sex-Aufklärung. Also wie geht man hin und nicht nur Broschüren, sondern wie bringt man das unter Leute? Wird das aus dem Studio gesendet? Oder? Nee, die Beiträge sind vorher gemacht worden und ich mache meine ganzen Moderationen aus dem Schulz, dem Kölner Schwulen- und Lesbenzentrum. Ich wollte weg vom Studio, ich wollte rein in die Community, ich stehe im rappelsvollen Café vom Schulz, umringt von Schwulen und Lesben und moderiere. Also das heißt, diese Sendung heißt Andersrum. Andersrum. Und die können wir sehen, Felix. Da kannst du, damit du sie auch nicht versäumst. Am Sonntag. Übermorgen, hier im WDR Fernsehen um Viertel nach... Viertel nach Mitternacht, also 0:15 Uhr. 0:15 ist direkt nach Zimmerfrei. Das Witzige ist, in der Programmzeitschrift steht noch ausgedruckt Alien Invasion. Ein Spielfilm. Wir sind gewissermaßen die Aliens. Wir haben diesen Film weggeschossen und wir sind die schwulen Aliens. Also da, wo Alien Invasion steht, da läuft Andersrum zum ersten Mal im WDR-Fernsehen. Wir sind sehr gespannt. Ich auch. Felix, war's das? Ja, das war es eigentlich soweit. Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Georg, weißt du noch von irgendwelchen anderen Projekten? Also zum Beispiel hatten ja manche Leute irgendwie so Idee im Hinterkopf, mal sowas wie ein schwules Herzblatt oder so zu entwerfen. Gibt es da bei anderen Sendern irgendwelche Pläne oder sowas? Weißt du da irgendwas? Ich kann es dir nicht genau sagen. Also es gibt ja eine starke Gerüchteküche in dieser Branche. Aber Ich mutmaße mal nein. Immer alle noch Schiss haben. Wir haben alle, man darf das nicht überschätzen. Also die Leute haben unglaublichen Schiss. Schiss bei den Sendern. Das war eben auch dieses Ding. Trotz des Erfolges hat man uns gesagt, nee, ab und zu mal zwischendurch, aber bitte nicht regelmäßig. Wir dürfen nicht überschätzen, ohne da jetzt so transusig klingen zu wollen, wie weit wir sind. Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir bei Sendern sagen, okay, probiert einfach mal 10 Stück und wir schauen mal. Wir werden schon noch irgendwie wie eine besondere Spezies behandelt. Das ist leider so. Felix, ja. Danke für deinen Anruf. Okay, ciao. Auch. Tschüss. Tschüss, Felix. Jetzt habe ich doch gerade hier schon einen Fax bekommen. Das will ich mal vorlesen. Lieber Domian, ich bin ein großer Lindenstraßen-Fan. Da mein Lieblingsschauspieler Georg Uecker ist, frag ihn doch mal bitte Folgendes. Welche 3 prominenten Frauen und welche 3 prominenten Männer findet Georg faszinierend und warum? 3 Frauen, 3 Männer. Können auch schon tot sein, sage ich mal so. Okay, ich weiß nicht, ob ich auf 3 komme, ich improvisiere mal. Ja. Ich mag sehr Vanessa Redgrave, die Schauspielerin, weil sie eine brillante Schauspielerin ist, Oscar-Preisträgerin ist und gleichzeitig eine Politikerin ist. Mhm. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der trotzkistischen Partei in England. Und sie zeigt einfach, dass man Rückgrat haben kann, frech sein kann. Sie hat Anreiseverbot gehabt in die USA zwischendurch, weil sie so frech war. Nachdem sie Oscar-Preisträgerin war. Und sie ist brillant. Sie ist eine Schauspielerin, die könnte für mich das Telefonbuch vorlesen. Also eine Frau. Eine Dann Frau haben wir jetzt. Finde ich klasse Familienministerin Bergmann, Christine Bergmann. Ist das wahr? Ja. Ist das wahr? Ich finde, die hat sehr, sehr schlaue Ansichten. Was zum Beispiel auch Politik von Schwulen anbelangt, aber auch ihre Idee jetzt, Prostitution endlich als Beruf anzuerkennen. Ich habe mit ihr diskutiert in einer Veranstaltung und in einer Fernsehsendung. Interessierst du dich sehr für Politik? Ja, ja. Sehr, viel. Und finde sie brillant als Politikerin, soweit ich das beurteilen kann von hier aus. Und wen finde ich sonst noch gut? Ich mag Alice Schwarzer gern, weil ich finde, sie hat unglaublich viel geschafft. Sie ist eine streitbare Person. Ich habe mich mit ihr auch schon unendlich gezankt. Aber das ist einfach, weil eine Reibefläche da ist. Ich will nicht mit dem Plumpudding reden, ich will mit einer Reibefläche nicht streiten. Ich hatte das Vergnügen, mit ihr mich schreiend zu entzweien hier in Köln auf dem Rudolfplatz. Und ja, herrscht so Funkstille zwischen Ich bin uns auch rein. Nicht mit allem, ich finde, sie macht tolle Sachen, mit vielen bin ich einverstanden, nur mit vielen bin ich nicht einverstanden. Ja. Aber das ist eine Reibefläche. So, das sind 3 Grundlage. Frauen gewesen jetzt. Jetzt die Männer. Männer. Auf alle Fälle Nelson Mandela. Das klingt immer wie so ein bisschen Klischee, man traut sich kaum, das zu sagen, aber dieser Mann hat 37 Jahre im Gefängnis gesessen und davor im Untergrund gelebt. Er hat eine der modernsten Verfassungen in dieser Welt erschaffen, später. Er ist für mich ein absoluter Held. Und ansonsten faszinierend. Jetzt sind bei Männern wahrscheinlich auch schon knapp. Weil die haben oft so die Macht, und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei Frauen, die nicht die Macht haben, und sondern sie sich erkämpfen. Finde ich faszinierend, irgendwie einfacher zu sagen. Männer, ich könnte noch sagen, ich finde Markus Schenkenberg sehr faszinierend, aber nur weil er lecker ist, das Model. Ich habe gesagt, sag das lecker. Nenn noch einen Mann, den du schön und Markus Schenkenberg. Ja, das finde ich sehr schön. Ja. Und sonst noch vielleicht, ich sag mal Jesse Owens, das war der farbige Sportler, der bei der Hitler-Olympiade als Farbiger hingegangen ist und 4 Goldmedaillen gewonnen hat. Und alle geärgert hat. Jetzt fängt er an mit Olympiade. Ich weiß aus ganz gut unterrichteten Kreisen, dass der Georg in Wissensspielen das absolute Highlight ist. Man hat mir gesagt, beziehungsweise Frau hat mir gesagt, der weiß alles. Der weiß alles. Und jetzt werde ich ihn mal auf die Probe stellen, okay, ob das stimmt. Ja, alles weiß Nein, ich Nein, natürlich nicht. Also ich habe 3 Fragen aus Trivial Pursuit. Trivial. Jetzt wird schrecklich. Und zwar bezieht sich das auf 50 Jahre Deutschland. Okay. Da gibt es ja diese verschiedenen Ausführungen. Ich bin da jetzt wirklich sehr gespannt. Ja, ich gucke ja auch in die Kamera. Ich sehe ja nicht, was du da machst. Nee, das kannst du auch gar nicht sehen hier. Welche Hausfrau aus Ost-Berlin holte sich die erste deutsche Goldmedaille im Eisschnelllauf? Oh mein Gott. Die erste Eisschnelllauf? Ost-Berlin, Hausfrau, Goldmedaille im Eisschnelllauf. Oh, Christa Rothenburger? Nein. Dann weiß ich es nicht. Ich bin ja wohl. Vor meiner Zeit. Also, ja, ja, naja. Also, wenn du das. Ich kann dir ganz viele ostdeutsche Schnellläuferinnen sagen, aber ich weiß nicht, wer die erste war. Weißt du, wie sie heißt? Sie heißt Helga Haase. Helga Haase, ja. Helga Haase, ja. Ja, 1960. Ja. Kennst du? Ja. Ich wäre jetzt noch nicht drauf gekommen, dass sie die erste ist, aber. Helga Haase. In welcher früheren Reichsstadt wird mit dem Tänzelfest das älteste Kinderfest Bayerns gefeiert? Du hast die abartigsten Fragen rausgesucht, um mich hier bloßzustellen. Ich sage jetzt einfach mal aus purer Funzigkeit Ansbach. Nein. Kaufbeuren. So. Das beruhigt mich, weil ich, das hörte sich schon übermenschlich an, was Hella von Sinn und Conny Scheel mir erzählt. Ich weiß, aber nimm doch mal ein paar normalere Fragen. Jetzt habe ich noch eine ganz einfache, glaube ich. Wohin führte der erste offizielle Auslandsbesuch 1951 von Bundeskanzler Konrad Adenauer? Und ich werde wieder scheitern. Da kann man mal sehen, wie an der Ruf vorauseilt. Die erste 1951, war es nach Moskau? Das habe ich auch gesagt. Er wollte doch die Kriegsgefangenen da. Aber es war Italien. Italien. Vermutlich wollte er Urlaub machen in Italien. So, ich bin gescheitert. Wunderbar, ich lade alle ein, mit mir Trivial Pursuit zu spielen. Ich kann das besser. So, Renate ist jetzt dran. Renate ist 47 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Jetzt ist er menschlicher geworden. Ne? Ich dachte schon, das ist wirklich ein Genie. Ich bin völlig überrascht. Ich kannte ihn nicht so intellektuell. Ja, ist er. Ich habe mich fast in den Socken gehauen. Georgie Boy, kennst du meine Stimme? Ich erkenne deine Stimme sofort. Das ist meine Freundin Renate aus Sylt. Ja! Ja! Von Sylt! Hi! Von Sylt, das hat schon Ralf. Von Sylt, man sagt ja nicht aus Sylt, von Sylt. Du klärt uns bitte auf. Was ist das für eine Freundschaft? Das ist eine Freundschaft, die darüber entstanden ist, dass Renate gehört zum Ensemble, wie man so sagen kann, der ZDF-Sendung Kaffeeklatsch. Ah ja. Für die ich sehr lange als Producer gearbeitet habe, ist immer noch tue, aber momentan etwas ruhen lasse wegen der anderen Projekte. Also du bist halt Redakteur, ne? Genau, ja, das heißt, ich entwickle, ich leite die Redaktion und kümmere mich so um die Ablaufgeschichten. Und ja, da war ich eigentlich auch bei fast jeder Aufzeichnung dabei. Und Renate sitzt am Tisch und macht über es drei nett. Jahren. Ja, über 3 Jahren. Und wir sind auch schon öfter abgestürzt. Das heißt, Renate... Und deswegen stolperte ich heute über einen Satz, den ich heute bei Harald Schmidt gehört hatte. Du wurdest angekündigt als der Mann, der nur einmal im Jahr Sex hat. Das ist aber nicht von mir. Er hat auch gesagt, es ist der Mann, der die Lindenstraße erfunden hat und dem halb Köln gehört. Also, das ist beides falsch. Ja, da hast du natürlich recht, ja. Also, bist du stutzig geworden, Renate, bei dem Satz. Nachdem, wie du ihn kennengelernt hast, bist du stutzig geworden bei dem Satz. Ja, doch. Nein, wir kennen uns schon ganz gut und... Oh, Renate, du kannst dich ruhig aussprechen, du warst nie dabei, als ich Sex hatte. Du kennst keinen einzigen Menschen, mit dem ich Sex hatte. Du kennst nur Gerüchte. Dafür liebe ich dich, deswegen machst du Kaffeeklatsch. Ich habe meinen allerbesten Freund kennengelernt durch dich. Ja, aber mit dem hatte ich keinen Sex. Nein, das ist richtig, aber er war dabei. Renate. Er kam gut vorbei. Hast du noch eine Frage vielleicht? Oh ja, habe ich. Entschuldige. Ich wollte dich nicht in die Petrolie bringen. Lass alles raus. Nein, es ging um was ganz anderes. Und zwar sagtest du, du wolltest dich die Susanne Stanke werden des schwulen Fernsehens. Schätzen, du bist es. Nee, bin ich nicht. Susanne Stanke macht ja kein Fernsehen. Nein, behauptet das ja immer. Du erklärst überall, wo du überall auftauchst. Du bist nun nirgendwo verzeichnet, weil überall die Aliens verzeichnet sind in jedem Programm. Das habe ich gerade erklärt. Ich weiß nicht, hast du das gerade mitbekommen? Die Sendung ist so kurzfristig ins Programm genommen, dass sie nicht... Aber so kurz? Ja, die Sendung ist vor 2 Wochen ins Programm genommen worden. Meine und die Frage, macht Boris Henn wirklich das Programm weiter, was du angefangen hast? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte mit dieser Sendung, das ist diese andere Sendung, also die wir aber mal weitermachen, diese Sendung bei RTL wird überwiegend von Heteros gemacht. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich bin geschockt, weil ich würde ihm eher zutrauen, er würde Reklame für The Beukler machen, aber bitte nicht für diese Sendung. Es ist völlig unpassend und ich fand die Sendung super klasse. Ich habe sie gesehen und viele meiner Freunde haben sie gesehen. Also du hast sie jetzt noch anders trennen, natürlich. Die Gelegenheit, war wenn klasse. Ja, du hast jetzt die Gelegenheit, Renate, am Sonntag ihn hier im WDR zu sehen. Ne? Ich werde es mit andersrum. Sicherheit mir ansehen und ich wünsche und lass dich nicht irritieren. Alles Gute. Danke, ich danke dir, aber lass dich nicht irritieren, dass da Alien-Invasion steht. Wir laufen trotzdem um 0.15 Uhr. Ist mir sowieso klar. Tschüss, Renate. Tschüss. Tschüss. Georg, ich würde gerne nochmal auf die Lindenstraße zurückkommen. Es gab ja nun vor einigen Wochen und Monaten einen Riesenknatsch. Mhm. Irgendein ehemaliger Produktionschef, Hut, ne? Mhm. Lisa hat... Dinge gesagt, es gäbe Knebelverträge und es würde dort eine Atmosphäre wie in einer Sekte herrschen und die Leute, die Schauspieler wollten streiken und so weiter. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es da so intern abgeht. Ist es denn so schlimm oder hat er das aufgeblasen? Es ist nicht die Bohne von wahr. Ich kann nur für mich reden. Mhm. Ich habe einen hervorragenden Vertrag da. Ich könnte schlecht als Producer von Kaffeeklatsch, als Moderator von Andersrum und Moderator von Galas und sonstigen Geschichten. Ich könnte das alles nicht machen. Also ich lese, einen Knebelverträge hätte. Ihr dürftet nichts nebenher machen zum Beispiel. Ach, völliger Unfug. Ich las in der Zeitung diesen ganzen Unfug. Da stand auch drin, ich dürfte nicht außerhalb von Westeuropas reisen. Mhm. Ich darf hin reisen, wo ich will. Es gibt ein paar Dinge, die sind nicht unüblich, wenn man in einer langen Serie drin ist. Das ist, dass man sagt, wo man ist, dass man erreichbar ist, falls eine komplette Drehplanung geändert werden muss. Das ist normal. Völlig normal. Immer erreichbar sein muss. Es kommt, man darf nicht verraten, wie die Serie weitergeht. Mhm. Das ist es aber auch schon. Keine unglaublich gefährlichen Sportarten. Aber selbst mit Ausnahmegenehmigungen darf man die machen. Aber wie kommt es denn, dass jemand, der lange dabei war und mitgearbeitet hat und dann solche Angriffe fährt? Ich meine, das ist ja starker Tobak, wenn man sagt, das geht da sektenähnlich zu. Ja, das Problem ist natürlich auch, er hat einen sehr unschönen Abgang. Mhm. Da kenne ich nur verschiedene Fassungen, das ist jetzt auch albern, ich weiß überhaupt nicht, was da stimmt. Nur, er war ja zuständig für die Atmosphäre. Das heißt, er hat die Verträge mit uns verhandelt. Und hinterher hinzugehen und zu sagen, das sind Knebelverträge, ist ja sehr absurd. Er hat sie doch verhandelt mit uns. Ihr, die Schauspieler, haben sich völlig distanziert von diesen Äußerungen. Ja, weil wir nicht gerne behandelt werden wie Idioten. Mhm. Also das ist ja so, als hätten wir sie nicht mal alle. Mhm. Ich weiß nicht, was die anderen für Verträge haben. Es ging ja schon durch die Presse, die Schauspieler streiken, haben vor zu streiken und so. Das hat angeblich auch nie jemand gesagt, aber das ist so ein Unfug, man wird nicht so ernst genommen. Ich mache da meine Verträge oder eben mit meiner Agentur, aber es ist, ich bin nicht infantil, ich kann selber für mich sprechen und ich halte das auch für völligen Blödsinn. Es ist schon so auch so ein bisschen auch die gekränkte Rache von jemandem, der einen sehr schönen, unschönen Abgang da hatte. Nun könnte ich mir vorstellen, wenn man so viele Jahre ja auch auf einem so engen Raum zusammen lebt und arbeitet, dass da schon Spannungen entstehen und dass da Strukturen auch wachsen, die vielleicht... Der Raum ist gar nicht so eng. Wie viele Stunden in der Woche oder Tage in der Woche verbringt ihr miteinander? Ich drehe ja überwiegend immer mit den gleichen Leuten. Man hat ja so seinen Handlungsstrang. Mhm. Es gibt ja Kollegen, die sehe ich nur einmal im Jahr. Mhm. Ich drehe da im Durchschnitt 5 Tage im Monat. Mehr nicht? Nee. Mehr nicht. Dafür en bloc. Das liegt aber auch an dem Vertrag, den ich habe, der eben kein Knebelvertrag ist. Und... ja, es ist alles war so ein Sommerloch-Thema natürlich auch. Weil die Presse fand es ganz toll, Hans Geißendörfer, der bekennende Alt-Linke, fand ihn natürlich toll, der beutet seine Leute aus, der alte Linke, und der kriegt jetzt einen auf die Mütze. Mhm. Das war natürlich gefundenes Fressen für viele. Wie lange willst du das noch machen? Das weiß ich nicht, ich plane nicht so weit im Voraus. Ich also könntest du dir vorstellen, dass du wirklich auch alt wirst mit und in dieser Rolle? Ich bin schon mal ausgestiegen, ich war 4,5 Jahre weg. Mhm. Also... mit einem Jahr Vorlauf habe ich gesagt, ich muss mal was anderes machen. Mhm. Ich habe denen die Zeit gegeben, dass sie die Bücher darauf hinschreiben können und dann war ich 4,5 Jahre weg. Mhm. Und dann kam ich zurück. Das heißt, ich mache sehr kurzfristige Verträge, weil ich mich nicht gerne lange binde. Das macht die immer so ein bisschen fertig, weil die müssen ja auch planen und schreiben. Mhm. Aber ich habe nur einen Vertrag immer bis zum nächsten Sommer eigentlich. Jetzt haben wir 1.32 Uhr und was sagt uns das? Wir machen eine kleine... Wir trinken eine kleine Pause. Deine Wasserflasche. Genau, die steht hier. Radio 1 live und das wird erfahren sind mit Domian, der Telefon-Talkshow, und ab und zu haben wir hier bei uns prominente Gäste und heute ist wieder so ein Tag. Ich freue mich, dass Georg Uecker alias Carsten Flöter hier bei mir zu Gast ist und ihr habt die Möglichkeit, mit dem Georg zu reden, ihn alles Mögliche und Unmögliche zu fragen, ihn mit ihm zu diskutieren, ihn vielleicht auch zu kritisieren, wenn ihr es wollt. Also ruft an. Ruft an unter 0800 567 8111 oder faxt unter 0800 567 8110. Faxe sind gerade hier reingereicht worden. Ich lese mal vor. Hallo ihr zwei. Stichwort Heirat. Würdest du, lieber Georg, oder du, Domian, die feste Bindung eingehen? mit die feste Bindung meint Daniel, David sicher die Ehe. Mein Freund und ich sind schon seit 10 Jahren zusammen und würden es tun. Gruß, David. Würdest du heiraten? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich sag's mal vorsichtig. Ich bin ein großer Freund davon, dass es also eine rechtliche Gleichstellung gibt. Eine, auch für Schwule und Lesben, also eine Gleichstellung, egal ob man die Ehe nennt oder sonst wie. Da kämpfe ich sehr stark für. Ich für mich selber glaube, ich möchte das nicht, weil ich nicht diesen Überbau so haben möchte. Ich habe Angst ein bisschen auch vor dem Druck. Also ich möchte gerne so mit jemandem zusammenleben. Ich stimme dem voll zu. Was lese ich hier? Würdet ihr euch heiraten? Jürgen? Ja, Carsten. Mach jetzt in der Sendung. Hast du mich Carsten genannt? Das bist du aber auch nicht. Der Mann ist völlig nervös. Also wenn ich Jürgen vor der Kamera heirate, dann machen wir da vorher einen großen Deal draus. Aber einen ganz großen. Und wir überlegen uns noch, was wir tragen. Wenn wir es tun. Wenn wir es tun. Sein Konjunktiv. Ja, wenn wir es tun. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Inhaltlich schließe ich mich dem an, was er gerade gesagt hat. Ich will auch, dass die Leute es dürfen, aber ich würde es nicht tun, nie tun. Hallo Domian, ich bin ein großer Lindenstraßen-Fan. Grüße Georg von mir und frag ihn, ob er gute Zeiten, schlechte Zeiten gut findet. Zum Beispiel den schwulen Philipp und ob er ihn hübsch findet. Gruß Robert. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt. Mein Problem ist, ich gucke das nie. Das ist aber nicht jetzt auch aus Überzeugung oder Nicht-Überzeugung. Das ist die Uhrzeit, wo ich gerne noch arbeite. Also ich komme meistens nicht vor 10 Uhr nach Hause. Ich weiß natürlich, so ein paar Gesichter kenne ich von Zeppen, aber ich habe es nicht regelmäßig verfolgt. Ich weiß also jetzt nicht genau, wer Philipp ist. Mein ehemaliger Kollege oder mein Kollege und Bühnenkollege und Freund Laurent Daniels spielt da mit. Und der spielt eine schwule Figur. Also wenn das Philipp ist, der ist sehr lecker, der sieht so richtig lecker aus. Aber ich weiß nicht, worum es da geht bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich glaube, ich bin auch zu alt. Ich bin nicht das Zielpublikum. Da ist man, glaube ich, man soll zwischen 14 und 20 sein. Sag das nicht. Die verbotene Liebe ist konzipiert für ganz junge Leute. Ja. Und meine Verwandtschaft, meine Eltern, meine alten Tanten, die über 80 sind, sind völlig weg auf verbotene Liebe. Und meine alte Tante sagte neulich zu mir, das ist das Schönste am Tag, wenn abends die verbotene Liebe kommt. Ich finde es schön, dass du das sagst, weil das ärgert die Macher. Ja, das ist, wenn dann sagen, was soll ich denn mit den ganzen alten Leuten? Ich will die Jungen haben. Also ich bin zu alt dafür und wenn ich Zeit hätte, würde ich vielleicht mal, würde ich mal reingucken, aber ich habe da keine Zeit. Übrigens möchte ich mal kurz zwischendurch etwas sagen. Wir haben hier hinter der Glasscheibe in der Regie heute Besuch. Ich habe heute ganz hohen Besuch. Der Georg Uecker ist da und eine Gewinnträgerin, eine Gewinnerin ist da. Und zwar die Gewinnerin des Domian Fan Club Preisausschreibens. Die ist heute zu Gast hier. Das hat sie gewonnen, dass sie hier heute Nacht sein kann. Das ist Judith Hessing. Zusammen mit der Chefin des Domian Fan Clubs, mit der Vanessa Holz. Ich grüße sie jetzt hier über die Kamera quer in die Regie. Schön, dass ihr da seid und das freut uns sehr und wir werden gleich noch ein bisschen zusammen plauschen. So, das nächste Fax. Hallo Domian und Georg, seid gegrüßt vom Flensburger Domian Fanclub. Wie viele Fanclubs hast du denn? Ich werde hier gleich grün von Nein. In Flensburg, das ist schön. Unsere Frage an Georg, was sagst du dazu, lieber Georg, dass sich jetzt auch Patrick Lindner zum Schulsein bekannt hat? Es grüßt euch, kannst du das lesen? Marion, Gerd. Moral und Ingo. Egal, ihr Lieben aus Flensburg, Frage zu Patrick Lindner. Ich fand es offen und konsequent und ich habe insofern da auch Respekt davor. Ich finde es auch gut. Ja, weil er lebt natürlich in der Branche, es ist ja noch schwieriger. Diese ganze Edelweiß, Heimat, aber Papi, Mami. Und es funktioniert, man nimmt es ihm nicht übel. Ne? Aber er hat es für ihn das wirklich schwieriger. Ich stehe überhaupt nicht auf diese Welt, ich stehe überhaupt nicht auf diese Musik, ich finde das furchtbar. Mhm. Aber dass man dann hingeht, wo es wirklich darum geht, so eine verlogene heile Welt, und es ist nur Mami, Papi, Kind, Bausparvertrag, Edelweiß, Alm, zu verkaufen, dann hinzugehen, das zu sagen und es funktioniert, das finde ich gut. Könntest du dir vorstellen, wenn du eine große Liebe findest, dass du auch ein Kind adoptierst? Ja, vielleicht. Also vielleicht. Mhm. Ist so etwas wie Familie für dich generell ein hoher Wert? Ja, sehr, weil ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie. Mhm. Also zu meinen Eltern und zu meinem Bruder. Aus was für einer Familie kommst du? Meine Mutter ist Norwegerin und mein Vater ist Deutscher. Beide sind Akademiker. Mhm. Die waren aber sehr jung, die waren 21. Dann kannst du auch Norwegisch sprechen? Ja, Norwegisch ist meine Muttersprache. Grüß doch mal unseren norwegischen Zuschauer. Nein, es mag gelitten Norsk, er ist gar hilft alles zum Verstehen Norsk, weil er wuchst bei Oslo, sonst er ist ein Befördert, er sieht er hat ihn nicht. Wie süß. Und die waren sehr jung und die haben mir sehr viel mit auf den Weg gegeben. Ich denke also auch dieses Rüstzeug, was so mein Selbstbewusstsein ausmacht. Sind deine Eltern denn locker damit umgegangen, als du sagtest, ich bin schwul? Völlig. Wann war 15. 15. Ja. Ja. Also keine großen Coming-out-Probleme, wie ich das hier immer wieder höre in der Sendung. Null. Bei meinen Eltern null. Mhm. Und das hat mich natürlich auch stark gemacht. Also deswegen habe ich später erst kapiert, wie schwierig es teilweise andere Leute haben. Mhm. Ich habe großen Respekt vor anderen Leuten. Wo leben die Umstände sehr viel schwieriger waren. Leben deine beiden Eltern noch? Ja. Ja. Und hast du auch einen regen Kontakt? Wo leben sie? Die wohnen in Bonn. Ach, meine Mutter pendelt, die ist in Münster an der Uni, mein Vater ist in Bonn, die pendeln immer. Und wir haben ganz guten Kontakt. Ja. Beide Akademiker, was machen sie? Mein Vater ist Professor für nordische Philologie an der Uni Bonn. Meine Mutter ist Lektorin für Norwegisch an der Uni Münster. Deshalb weiß der so viel. Das hat er alles von zu Hause mit eingepackt. Ich habe früher angefangen, auch Zeitung zu lesen. Ja. Wissensvermittlung hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Also es war nie so, du musst das lernen, sondern es war immer mit Spaß und Lust. Mhm. Geschwister auch noch? Ich habe einen Bruder. Mhm. Ist er auch schwul? Nee, das ich wüsste. Also das kann ja noch werden. Aber hätte ja sagen können. Wird sich erweisen. Ich habe eine bekannte Familie, die haben drei Söhne. Zwei sind schwul und einer nicht. Was haben die Eltern falsch oder richtig gemacht? Ich glaube, man kann gar nichts falsch oder richtig machen. Nein, natürlich nicht. Jetzt ist Ulla dran und Ulla ist 55 Jahre alt. Hallo ihr beiden. Ja, hallo Ulla. Ihr seid echt klasse. Du allein. Georg, ich habe eine Frage. Und zwar, ihr habt das eben gerade schon angeschnitten. Was sagen denn deine Eltern bzw. deine Mutter dazu, dass sie halt nicht Großmutter wird? Und ja, weil ihr ja halt auch keine Kinder adoptieren dürft. Das stimmt. Ich glaube, das findet sie vielleicht schade. Vielleicht erledigt mein Bruder das nochmal. Meine Mutter war sehr stark in der Frauenbewegung aktiv und die haben damals ein Ladenlokal sich geteilt mit der Schwulenbewegung in Bonn. Dadurch kannte ich auch schwule Männer. Also ich wusste, dass es die irgendwie gibt und ich bin auch so aufgeklärt worden. Also sie hat gesagt, das eine ist eben Fortpflanzung, aber Sexualität hat auch was mit Lust zu tun und mit Vertrauen. Und das können auch Frau und Frau und Mann sein. So bin ich ja schon aufgeklärt worden. Das heißt, es war kein Problem, als ich gesagt habe, mit 15 Jahren. Dann, bei mir ist es doch eher Mann und Mann. Würdest du gerne ein Kind adoptieren? Ja, also momentan ist es deswegen sehr schwierig. Erstens bin ich ja alleinstehend und zweitens in dieser Branche. Also ich bin schon noch auf dem Trip in dieser Branche, wo ich sehr viel machen möchte und sehr viel arbeite. Ich bin nicht kein Workaholic, aber momentan arbeite ich 16 bis 18 Stunden am Tag. Und das würde keinem Kind gut tun. Also ich müsste mein Leben komplett umstrukturieren, dann müsste erstmal der Partner kommen, glaube ich. Also momentan ist es keine Perspektive. Ich glaube, das wird nichts mehr in meinem Leben. Dafür war es mir 36, da können wir es auch kommen. Ich bin sicherlich ein guter Onkel oder eine gute Tante oder ein guter Au-pair oder irgendwas. Und wer Kinder hat, sollte vorbeischicken, weil ich liebe Kinder. Du bist auch ein guter Vater. Das kann, ja, danke. Ich glaube, ich würde es versuchen. Vielleicht. Aber ich war ein sehr guter Babysitter. Ehrlich? Ja. Lebst du alleine eigentlich oder lebst du in einer WG? Nee, ich lebe mit einem guten Freund. Ah ja. Mhm. Also ein Freund, mein bester Freund, wir wohnen zusammen. Mhm. Ulla, war's das? Das war's. Danke für deine Fragen. Tschüss. Tschüss, Ulla. Jetzt geht's weiter mit einem jungen Mann, der heißt René und ist 24 Jahre alt. Ja, guten Abend, Georg. Hallo, Domian. Hallo, René. Hallo. Ich wollte dem Georg fragen, wie er denn zu Männer-Gangbangs steht. Ja, zu Männer-Gangbangs, das heißt Massenvergewaltigung. Der weiß überhaupt nicht, was das ist. Doch, Gangbang ist entweder Gruppensex oder Massenvergewaltigung. Ich muss Massenvergewaltigung eher, oder? Also ich muss mal vielleicht als Hintergrund das erklären. Das war eine Weile das Running-Thema hier in der Sendung, weil ich einige Damen hier hatte, die darüber erzählt haben, die es gerne machen. Also die lassen sich dann von vielen Männern verwöhnen. Ja. Also mit zugebundenen Augen. Ja, nee, so kann man das nicht sagen. Also eine Frau liegt nackt auf einem Bett. Ja. Und es stehen vielleicht 20 Männer Schlange und jeder Mann darf dann mal. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass die 20 Männer gleichzeitig sich um die Frau bemühen. Also wenn ich dann an der Position dieser Frau wäre, finde ich das, glaube ich, ganz cool. Ich wollte eigentlich was anderes ansprechen. Darf ich mal kurz unterbrechen? Du wolltest was anderes ansprechen? Ja, weil ich bin vorige Woche von 8 Männern gebankt worden als Mann. Und darum, das meine ich beim Georg nicht jetzt mit einer Frau. Das ist völlig klar. Ich muss ihm nur mal den Hintergrund erklären, weil ich gerade... Moment, aber freiwillig oder wovon reden wir? Von der Vergewaltigung? Von einem Porno-Kino in Holland vorige Woche. Das also du wolltest freiwillig. Das? Freiwillig. Du wolltest das? Das hast du ergeben. Aber mit 8 Männern gleichzeitig? Nacheinander also irgendwie und blasenden halt. Ja, und war das schön? Billig und gut, ja. Billig und gut. Was meinst du mit billig und gut? Jetzt also, besser als schlecht und teuer, oder? Ja, dem würde ich völlig zustimmen. Ja, also, genau. Wenn ihr da Spaß beieinander hattet, ich finde das brillant. Wie ist das denn abgegangen? Es war in einem Pornokino? Ja, die haben so einen Darkroom nebenan. Mhm. Zuerst haben wir mit einem rumgeblasen und so. Dann kamen zwei, drei und dann haben sie so eine Bank mit so Ketten für die Füße. Und da habe ich dann letztendlich gelegen und dann... Dann ging's los. Ging die Luzi ab, ja. Dann ging die Luzi ab. Hm. Ja. Was ist denn mit dem Stichwort Safer Sex? Blasen ist eh unsafe, weil da stehe ich nicht so drauf. Und darf ich ficken sagen um 2:30? Ja. Na, wir sagen es einmal und wir wissen dann, um was das F-Wort. Mhm, das F-Wort. Und penetrieren, das wird schon jemand. Ja, penetrieren darfst du sogar mittags sagen. Ja, ja, bei Vera, ja. penetrieren eigentlich schon mit Gummi, ja. Ja, eigentlich das schon mit Gummi, ja. Also würde ich mal sagen, immer mit Gummi. Es kann ja immer mal platzen und dann bei 8 Leuten, aber ich glaube ja, schon. Ja, man kann auch von Auto laufen, aber ich meine, lass dich mal lieber nur mit Gummi penetrieren. Aber Kondom ist eh nur Propaganda der Kondomindustrie, sagt man bekannter immer. Also es war ein schlechter Scherz, ja. Ja, nee, das ist auch okay. Also ich meine, schlechte Scherze kann man ja auch mal probieren, ja. Aber darauf, ich würde sagen mal so, wenn man die Regeln so im Kopf hat, dann kann man sehr, sehr viel Spaß haben. Das heißt, 8 Männer gleichzeitig. Du könntest dich auch in die Rolle von René versetzen? Absolut. Absolut, ja. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht. Also jetzt nicht so, also das würde ja den Fopo noch ein bisschen... Das stimmt, mir fällt es gar nicht mehr auf, dass es so ungewöhnlich war, aber ich hatte auch schon Sex in Darkrooms. Ja gut, das also ist mehreren. Ja, ja gut, aber das ist, René, bei dir noch ein bisschen was anderes, ne? Also Gruppensex ist ja noch eine Nummer, ich würde mal sagen, eine Nummer harmloser als diese Gangbang-Geschichte. Ne? Aber das war jetzt ein Mini-Gangbang mit 8 Leuten. Ja. Nicht wie deine Frauen mit 20 Männern, ja. Der Ehemann steht daneben, ja. Der hat was jetzt nicht. Also grundsätzlich finde ich das, wenn man darauf steht, ich weiß nicht, wenn ich immer in der Stimmung, das ist ja auch eine Frage, dass sich das ergeben muss. Du hast es ja wahrscheinlich auch vorher nicht geahnt, dass es darauf hinausläuft. Nee, das war jetzt rein zufällig, ja. Also kannst du dich mal zu einer Gangbang einladen. Du kannst mich gerne einladen. Du musst an WDR schreiben und schreib bitte darauf persönlich, damit nicht irgendeine Sekretärin einen roten Kopf kriegt. Schreib an Georg Uecker beim WDR 50 600 Köln. Vielleicht lässt die sich auch bangen und können sie ja mitkommen. Naja, gut, René, danke für deinen Anruf. Nee, alles Gute, ne? Tschüss. Gleichfalls, ciao. Ich stehe ja nicht auf diese großen amerikanischen Konzerne. Deshalb sollten wir keine Schleichwerbung für Coca-Cola machen und nehmen mal die Flasche ein bisschen raus. Jetzt, wo du recht hast, das schmeckt mir einfach gut. Es geht weiter mit... Ah nee, ich wollte gerade noch fragen, Stichwort Safer Sex. In dieser Hinsicht bist du ja auch sehr engagiert. Ja. Ja, und ich fasse es wirklich nicht, seit Jahren mittlerweile, hier in dieser Sendung, was ich immer wieder zu hören bekomme, sowohl von schwulen Männern, aber auch von heterosexuellen Männern, wie leichtfertig man mit diesem Thema umgeht und wie schnell man das so zur Seite wischt und sagt, ach, mir wird's schon nicht passieren. Das ist wirklich so, so einfach. Es ist wirklich so einfach. Also, weil er es ja auch erwähnt hat, ich weiß ja nicht, was hier so der Sprachgebrauch ist. Es ist die klassische Frage, die einzige klassische Frage ist wirklich beim blasenden Gummi oder nicht. Mhm. Das tue ich auch nicht, weil da passe ich schon irgendwie rechtzeitig auf, dass man an der betreffenden Stelle sich zurückzieht. Ansonsten Penetration immer nur mit Gummi und ansonsten gibt es auch unglaublich viele schöne Dinge, die man machen kann, die automatisch safe sind. Natürlich, ja. Es ist so einfach, ich verstehe es nicht. Ich finde ja auch, dass es damals in Deutschland unter der CDU-Regierung gute Ansätze gab in Sachen Safer Sex Werbung. Im Moment ist das ja ziemlich liegt das am Boden. Ja, deswegen haben wir auch, wie gesagt, bei Andersrum einen Beitrag darüber, wie man neue Wege geht, wie man Performances macht, an Leute rangeht, in die Subkultur geht, nicht nur Broschüren verteilt, sondern sinnlich das vermittelt. Das Problem ist, dass die Leute sagen, es ist nicht sinnlich. Ich habe mal in einer großen Diskothek hier in Köln, im Lulu, innerhalb so einer Aktion der AIDS-Hilfe Kondome verteilt. Die ganz jungen Schwulen haben mich ausgelacht. Mhm. Da war mir klar, so kann man das nicht machen. Ne? Muss man irgendwie, man muss irgendwie einen anderen trainieren. Man muss ganz anders arbeiten, aber man muss irgendwie am Ball bleiben, weil es gibt Fortschritte, aber man darf jetzt nicht irgendwie zu leichtsinnig sein. Mhm. Es gibt Fortschritte und vielleicht ist es in 50 Jahren kein Thema mehr oder vielleicht in 20 Jahren, aber noch ist es nicht so weit. Hast du Freunde verloren an AIDS? Ja. Ja. Ja. Das heißt, das Thema ist sehr präsent für dich auch gewesen schon. Ja, Es geht weiter mit Manfred. Manfred ist 24 Jahre alt. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Manfred. Morgen. Sprich. Ich habe ein bisschen Kritik an den Georg. Ja, Kritik. Manfred. Also ich muss sagen, die Art und Weise, wie du immer sagst, du möchtest die Schwulen und Lesben in der Öffentlichkeit darstellen und wie du es dann wirklich tust. Das habe ich nie gesagt, dass ich das möchte. Finde ich nicht gut. Also du sagtest vorhin ja auch irgendwo, du möchtest so ein bisschen dafür sorgen, dass wir nicht immer so wie die possierlichen Tierchen im Zoo aussehen. Ja. Aber im Grunde tust du genau das. Du stellst alles Mögliche immer so dar, wie es uns nicht gefällt in der Community. Moment, ich muss ja an einer Stelle widersprechen. Ich habe nie behauptet, nur um das klarzustellen, ich habe nie behauptet, dass ich für andere Leute oder für eine Community spreche. Ich spreche meine subjektive Haltung aus. Ich bin auch ein Schauspieler, ein Entertainer, eine Rampensau, ein was auch immer und auch ein schwuler Mann. Ich würde nie mich trauen, für andere Leute zu sprechen. Das hast du jetzt gerade gut klar ausgedrückt, aber das tust du sonst nicht so. Ich spreche immer nur von mir. Manfred, sag doch mal bitte ein Beispiel, damit wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen können, was du meinst. Beispiel ist allein schon der Titel der Sendung, Andersrum. Mhm. Was soll das? Was heißt hier unbedingt Andersrum? Du reitest auf 100.000 Klischees immer rum. Du zeigst immer nur das, was Lieschen Müller irgendwie gerne sehen will. Aber so sind wir nicht. So ist vielleicht... Ja, du hast jetzt gesagt, wir. Du hast gerade gesagt, so sind wir nicht und sprichst für andere Leute, die jetzt auch nicht mitsprechen. Also, da siehst du schon das Problem. Ich sagte ja gerade, so sind nicht alle. Aber, Manfred, nochmal die Frage. Ja? Mit dem Titel Andersrum. Ich habe jetzt gerade überlegt, als du das kritisiert hast. Ist das zu kritisieren? Ich finde schon. Ja, aber du bist schwul, du bist andersrum. Und derjenige, der hetero ist, ist auch andersrum im Verhältnis zu den Schwulen. Also, genau. Du sagst doch oft genug, kannst du das mal andersrum drehen? Also der Begriff andersrum, der ist doch gar nicht negativ besetzt. Wenn du einen tollen Titelvorschlag hast, ist es furchtbar schwierig, aber ich wäre sehr begeistert. Der Titel ist übrigens nicht von mir. Ich finde ihn wunderbar, aber er ist nicht von mir. Vielleicht noch ein Beispiel, Manfred. Es ist schwierig, da Beispiele zu bringen, aber ich finde das Gesamte, was kommt, jedes Mal. Ich habe dich ja auch schon ein paar Mal so in der Öffentlichkeit erlebt und ich finde das doch immer sehr aufgesetzt. Was ist aufgesetzt? Findest du ihn zu überzogen? Ja. Was ist denn inwiefern überzogen? Wenn du hast gerade selbst gesagt, du bist manchmal auch eine Rampensau. Ich würde eher das Wort Diva benutzen. Aha, und wie äußert sich das? Wie bin ich der Diva? Ich sag, man bringe mir ein Bier. Manfred, du möchtest den Georg langweiliger haben, ne? Und grauer. Ein bisschen, ja. Ach. Ein bisschen, damit er ein bisschen mehr breite Masse wirkt. Wenn er langweilig und grau wäre, wäre er jetzt gar nicht hier. Das ist schon richtig. Ich bin definitiv keine Diva. Das ist falsch. Was ich manchmal vielleicht in der Öffentlichkeit tue, sind natürlich unterschwellig, wirklich unterschwellig, sind oft Schutzmechanismen. Du darfst nicht vergessen, in dem Moment, wo ich morgens die Wohnung verlasse, fangen Leute an, mich anzusprechen oder zu kichern oder irgendwas zu sagen. Ich habe das 24 Stunden am Tag. Das heißt, wenn ich natürlich in der vollen Kneipe stehe und ich gehe alleine auch in schwule Kneipen, das tun meine ganzen Kollegen nicht mehr, weil sie sagen, ich halte es nervlich nicht aus. Ich gehe dahin und natürlich manchmal wird es anstrengend und schwierig und dann baue ich auch Schutzmechanismen auf, unterschwellig. Ich versuche wieder abzubauen, aber ich stehe nicht da als eine Diva. Eine Diva ist jemand, die sagt, macht mal Platz und man bringe mir ein Bier. Ich stelle mich dahin, kaufe mir mein Bier und gucke, ob ich einen netten Abend habe. Dann habe ich dich immer nur zu den falschen Zeitpunkten erlebt. Was habe ich denn da gemacht? Manfred, umso wichtiger, dass du ihn jetzt hier mal so erlebst. Okay, aber eine Kleinigkeit habe ich noch hinten dran. Wenn du nächstes Jahr beim CSD wieder moderieren solltest, bereite dich ein bisschen besser darauf vor. Wieso? Bei der letzten Übertragung waren einfach viel zu wenig Hintergrundwissen, denke ich. Du kommst ja schließlich auch aus Köln. Ein bisschen mehr Informationen über die einzelnen Gruppen, die da so langkommen, wäre schon toll. Ich denke, pro Gruppe hatten wir 4,5 DIN A4 Seiten. Das mal 150 sind 600 Seiten, ja. Ist nicht so viel rübergekommen, zumal die Übertragung ja dann eh beim 60. Wagen abbrach. Das ist alles nicht, Entschuldigung, du sprichst vermischt aber sehr viele Dinge. Wir haben eine Schaltung auf dem Ohr, wir hatten 11 Positionen und ich hatte teilweise 40 Sekunden Zeit. Dann nützt es dir auch nichts, wenn du 4 DIN A4 Seiten vor dir liegen hast, du hast 40 Sekunden. Dann und das Wichtige rauspicken. Also, bitte? Dann das Wichtige rauspicken. Also alle Freunde, mit denen ich darüber gesprochen habe und ich selber auch, wir fanden es halt auch zu wenig. Oder das ist jetzt aber auch wieder für mehrere. Ich schneide jetzt nochmal den Punkt an, weil du jetzt wieder für mehrere sprichst. Ja, wir sind jetzt nicht alle an der Leitung, aber ich habe mich ja schon mit meinen Freunden darüber unterhalten. Okay, Manfred, wir halten mal fest, dass du nicht so ganz zufrieden warst. Vielleicht kann man da auch noch ein bisschen was ändern, dass da ein paar Infos mehr kommen. Es gibt auch viele, viele Sachzwänge, in denen man da hängt, wenn man kommentiert. Wir nehmen es mal so zur Kenntnis. Wenn ihr mal drüber nachdenkt, ist das okay. Manfred, mach's gut. Tschüss. Okay, mach's gut. Tschüss. Du hast das gerade angesprochen, dass du alleine auch in Kneipen oder Diskotheken gehst. Wie ist das für dich ein Problem, wenn du in schwule Kneipen gehst, schwule Diskotheken und dich machen Jungs und Männer an? Ja, furchtbares Problem. Das meine ich ernst. Ja, ich auch. Ja, und zwar insofern, wie unterscheidest du, ob die wirklich an dir interessiert sind oder an deiner Rolle, deiner Prominenz, deiner Öffentlichkeit? Wenn ich das mal wüsste, das ist wirklich ein großes Problem. Weil das ist genau das. Jemand lächelt dich an und du denkst, jetzt flirtest du mit dem, da sagt er irgendwann mal, kannst du mir mal ein Autogramm geben? Das ist natürlich auch nicht schön. Das sind wirklich Momente, wo ich hier gerne eine Tarnkappe hätte. Führt das denn dazu, dass du letztendlich deine Liebes... Menschen, zu denen du vielleicht eine Liebesbeziehung aufbauen würdest wollen, in Kreisen suchst, die deinen ähnlich sind? Ja, das führt sicherlich auch dazu. Aber ich habe mich in die absurdesten Menschen in den merkwürdigsten Situationen verliebt. Mhm. Ich habe da natürlich auch Mechanismen, das ist ganz klar. Mhm. Ich habe da natürlich auch, bis ich jemandem vertraue, ich bin von Natur aus etwas skeptisch Menschen gegenüber. Und gerade in solchen Situationen dann geht bestimmt durch den Kopf, der würde mich vielleicht überhaupt nie ansprechen, wenn ich nicht im Fernsehen, wenn ich Sparkasseangestellter wäre. Genau, und das ist ein Problem, weil dann lässt er dich nicht fallen. Mhm. Das ist kein Problem für einen One-Night-Stand oder für irgendwas mittelmäßig Bedeutendes. Aber sich so fallen zu lassen, dass man richtig weit aufmacht. Nutzt du das denn auch schon mal aus, um schnell an einen One-Night-Stand ranzukommen? Wenn sie sehr elegant und sehr gut aussehend oder sehr geil sind. Mhm. Wenn sie so blöd sind und sagen, ich möchte gerne in der Fernsehbranche arbeiten, dann habe ich ein Potenzproblem. Das gibt's auch. Ja. Oder ich möchte gerne was unheimlich Kreatives machen, dann kriegst du keinen mehr hoch. Aber ist das denn nicht sehr nervig, wenn du in eine Diskothek gehst, du stehst doch mit Sicherheit nie lange alleine irgendwo. Nee. Manchmal schon, aber dann steht ein Halbkreis drumherum und guckt, wirklich. Mhm. Halt. Mhm. Das ist okay. Ich gehe ja nicht so oft alleine aus, es kommt aber ab und zu vor. Mhm. Stehe natürlich am liebsten, ich gehe nicht mehr so viel aus, ich gehe am liebsten mit Freunden aus, weil dann hat man wenigstens Leute, mit denen man Spaß hat, nicht darauf angewiesen, wer noch da ist. Auf was für eine Musik stehst du in Diskotheken? Und das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich tanze nicht mehr so viel. Ich habe früher unglaublich viel getanzt, zwischen meinem 14. und 19. Lebensjahr, dass ich heute kaum noch tanze. Mhm. Also kein House oder Techno. Ich kann das kaum auseinanderhalten, wenn ich ehrlich sein soll. 14 Jahre alt, Andreas. Hi. Ja, hallo ihr beiden. Süßen. Ja, hallo. Ja, hallo, du Süßer. Eine Frage an den Georg, und zwar würde ich gerne wissen, also wie so ein Drehtag an der Lindenstraße aussieht. Weil ich meine, du bist ja der absolute Killer, Youngster, Gangster, Gangman from the Bronx, also der absolute Star. Und ja, aber bevor ihr mir antwortet, würde ich mal gerne meinen Cousin grüßen, und zwar ist es der Ivo. Ja! Und der wird heute 18 Jahre alt. Na gut, würde ich gerne mal alles Gute. Wir gratulieren. Jetzt aber zur Beantwortung der Frage. Wie mein Drehtag aussieht? Ja, dein Drehtag. Also du bist ja da der absolute Star in der Lindenstraße, und ja. Ja Gott, weil der absolute Star, das sind die anderen natürlich so auch, wenn du so willst, aber... Mein Drehtag, das ist unterschiedlich. Meistens ein klassischer Drehtag heißt aufstehen etwa um 6:30. So früh? Ja. Dann gehe ich aber gar nicht. Ich weiß, aber ich muss das Gesicht erstmal abschwellen lassen. Ich bin in so einem Alter, wo ich das ein sehr aufgequollenes Gesicht habe. Ich lege mir also Masken auf, kaltes Wasser, ich trinke Kaffee, ich rauche wie ein Blödmann morgens, um wach zu werden. Dann habe ich keinen Hunger mehr, dann habe ich doch wieder Hunger, dann dusche ich. Und irgendwann mal so gegen 7:30 bin ich dann auch wach und wieder abgeholt. Dann kommt ein Fahrer. Und dann fahren wir ins Studio und dann gehe ich erst zu Maske und Kostüm, das übliche, Sachen anprobieren, Maske und Kostüm, bis man fertig ist. Und dann probt man die Szenen Stück für Stück in Ruhe, bis man sie dann direkt danach aufzeichnet. Also wir können in Ruhe arbeiten, wir müssen pro Tag nur 7 Sendeminuten machen. Frage beantwortet, Andreas. Ich würde sagen ja, ne? Ja, hallo, hier ist nochmal der Titus, das ist ein Freund von Andreas. Aha, ihr schummelt euch jetzt hier irgendwie so rein, ne? Wenn du eine gute Frage hast, darfst du dranbleiben, also Frage. Ja, erstmal Ivo auch noch gegrüßt. Jetzt ist aber ja, gut. Ist aber gut hier. Ja, also, ich habe dem auch schon 5 Briefe geschickt und ich habe immer noch kein Autogramm bekommen. Er hat dir 5 Briefe. Du hast natürlich keine 5 Briefe geschrieben, das höre ich an einem Unterton, du bist betrunken und amüsierst dich königlich, das finde ich auch in Ordnung. Schreib mir noch einen 6. Brief und du bekommst auch ein Autogramm. Tschö. Tschüss. Jetzt ganz schnell noch, Thomas, und Thomas ist 29. Bitte kurze Frage, kurze Antwort. Ja, hallo, schönen guten Abend an euch beiden. Thomas, hallo. Erstmal will ich sagen, was ich an euch beiden ganz gut finde, ihr habt eine sehr erotische und sonore Stimme. Das fällt mir immer sofort auf. Hören wir gerne. Danke. Und zweitens wollte ich fragen an den Georg, wie kleidest du dich? Kleidest du dich gerne etwas schrill oder eher zu dezent? Also für einen schwulen Mann mache ich mir relativ wenig Gedanken. Naja, das ist ja nicht repräsentativ unbedingt. Also für einen schwulen Mann mache ich mir relativ wenig Gedanken über Klamotten. Also ich kenne dich eigentlich dezent. Ja. Wenn ich dich so sehe, ist das immer relativ dezent. Normal. Ja. Eher casual. Also ich bin der Abteilung Jeans, Hemd, Polo. Mhm. Ich habe so viele Interessen im Leben. Also ich kann nicht morgens stundenlang vor dem Schrank stehen. Ich ziehe immer schnell was an, was irgendwie leidlich zusammenpasst. Ich weiß, es ist definitiv nicht schwul, aber es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Gehst du auch nicht gerne einkaufen? Ich habe Glück. Mein bester Freund, mit dem ich zusammen wohne, also platonischer Freund, der ist Kostümbildner. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Mhm. Der kann Sachen mit nach Hause bringen, der kennt meine Maße und wir gehen manchmal auch zusammen einkaufen und er berät mich. Also für Auftritte, Anzüge und teure Sachen. Ich habe viele Designerklamotten, die sind aber alle von ihm und er berät mich. Diese Rumlauferei durch die Geschäfte. Ja, aber ein Fachmann neben dir, der sagt, das steht dir, das ist scheiße weg, ja. Farbe ist nicht dein Ding und so. Der ist wunderbar und von dem habe ich die ganzen Sachen, die ich beruflich brauche. Thomas, danke. Danke, alles Tschüss. Gute für euch. Thomas, ja? Mach's gut. Tschüss. Ciao. Die Stunde ist schon rum. Ja, ich könnte Stunden hier weiter sitzen. Ich danke dir sehr herzlich, dass du da warst. Ja, ich habe mich wirklich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut und ich wünsche viel Erfolg für Sonntag, auf das wir diese Sendung sehr oft demnächst sehen. Und vielleicht ich statt Alien-Invasion. Ja, ganz genau. Ja. Alles Gute. Bis irgendwann mal, vielleicht auch nochmal hier in diesem Rahmen. Gucken wir mal. Gerne. Jetzt bedanke ich mich noch bei meinem Team von dieser Woche, nämlich bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Marco Rössler, Jeanette Krause, Henning Kaiser, Anja Schönhardt, Karl Park, Marion Fongern, Elke Dunajski. Und unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Meine Strafe war zu gering. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Nervenkitzel. Und übernächste Woche wird hier wieder ein Stargast sitzen und das wird der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sein, nämlich Wolfgang Clement. Schönes Wochenende. Tschüss. Bis dann. Ciao.